Erster jeder Mensch soll sich der Regierung unterordnen, weil jede staatliche Macht von Gott eingesetzt wurde. Zweiter, wer sich also gegen die Regierung auflehnt, widersetzt sich der Ordnung Gottes und muss mit einer Strafe rechnen. Dritter, Herrscher sind keine Gefahr für Menschen, die Gutes tun, sondern sie bestrafen nur diejenigen, die Böses tun. Vierter, die Regierung ist Gottes Diener, um dir zu helfen, aber sie trägt die Waffe zur Bestrafung nicht ohne Grund. Fünfter, deshalb ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht nur aus Angst vor Strafe, sondern auch wegen des eigenen Gewissens. Sechster, aus diesem Grund zahlt ihr auch Steuern, denn die Beamten erfüllen im Auftrag Gottes eine wichtige Aufgabe. Siebter, gebt jedem das, was ihm zusteht, egal ob es Steuern, Zoll, Respekt oder Ehre ist. Achter, schuldet niemandem etwas, außer der gegenseitigen Liebe, denn wer seinen Nächsten liebt, hat alle Gesetze erfüllt. Neunter, die Gebote gegen Mord, Diebstahl und Gier werden in dem Satz zusammengefasst, dass man seinen Nächsten lieben soll. Zehnter, da die Liebe dem Mitmenschen niemals schadet, ist sie die vollständige Erfüllung des gesamten Gesetzes. Elfter, ihr solltet so handeln, weil die Zeit drängt und unsere Rettung heute näher ist als zu Beginn unseres Glaubens. Zwölfter, die Nacht ist fast vorbei und der Tag beginnt, weshalb wir die Taten der Dunkelheit endlich ablegen sollten. Dreizehnter, wir wollen ein anständiges Leben führen, indem wir auf wilde Feiern, Unmoral, Streit und Eifersucht verzichten. Vierzehnter, stattdessen sollt ihr Jesus Christus wie ein neues Kleid anziehen und nicht eure menschlichen Begierden befriedigen.